haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Hawaii einfach. Sie sah nicht unbedingt aus wie eine Frau, die Hilfe brauchte. Sie schaute mich selbstsicher an und nur ihre Hände, die sich ein wenig in ihre Handtasche verkrallten, verrieten, dass sie in Schwierigkeiten war. Ansonsten hätte sie auch eine gute Oma oder eine Bankangestellte mit Prokura abgegeben. Mein Name ist Gechter. Ich bin verheiratet. Nachdem wir das nun hinter uns gebracht hätten, teilen Sie mir sicherlich auch noch mit, was Ihr Ehemann mit Ihrem Besuch bei mir zu tun hat. Er ist verschwunden. Interessant. Kommt das öfters vor? Wie meinen Sie das? Wörtlich, Frau Gechter. Ist es das erste Mal, dass Ihr Mann verschwunden ist? Und wenn ja, wie lange schon? Es ist das erste Mal, dass ich keine Ahnung habe, wo er ist. Und das nun schon seit einer Woche. Waren Sie schon bei der Polizei? Ja, die haben sein Verschwinden zur Kenntnis genommen. Da haben Sie aber schon viel erreicht. Steckte Ihr Mann in Schwierigkeiten? Allerdings. Er hatte bei mehreren Banken Schulden. Glauben Sie, dass er deswegen untergetaucht ist? Schon möglich. Mir hat er gesagt, dass er drauf und dran sei, das Geld hereinzuholen. Ich weiß allerdings nicht, was er genau damit meinte. Schade, das hätte uns sicherlich weitergeholfen. Möchten Sie ein Foto meines Mannes? Ich nickte. Sie überreichte mir ein Foto. Herr Gechter sah aus wie ein Geschäftsmann aus einer Fernsehserie. Er hatte einen beinahe kahlen Kopf und ein kantiges Gesicht. Er war der Typ Mann, dem man mehr Kredit gab, als er verdiente. Glauben Sie, dass Sie meinen Mann finden werden? Schon möglich. Und was ist, wenn er nicht alleine untergetaucht ist? Auf was wollen Sie hinaus, Maloney? Na, auf was wohl? Suchen Sie meinen Mann, egal was bei der Suche herauskommt. Das war ein Wort. Frau Gechter ging, wie sie gekommen war, durch die Tür. Kurz darauf nahm ich denselben Weg. Schließlich landete ich im Polizeipräsidium. Tut mir leid, wir haben keine Kleber. Wie bitte? Nein, wir haben auch keine Kleber konfisziert. Was? Na hören Sie mal, wir haben Wichtigeres zu tun, als Kleber unter die Leute zu verteilen. Was? Nein, Sie sprechen hier nicht mit dem Bahnhofskiosk. Wie bitte? Einfach aufgehängt. Tja, Maloney, seit diese Radiostation Kleber verteilt, bekommen wir ständig solche seltsamen Anrufe. Anscheinend kann man da Reisen an den Südpol gewinnen. Das wäre doch was für Sie und Ihre Kollegen. Da könnten Sie Eisberge versetzen. Vorläufig gibt es in dieser Stadt noch genügend Berge, die versetzt werden müssen. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen gerne den Aktenberg, den ich noch abtragen muss. Später vielleicht. Es sei denn, unter Ihrem Aktenberg liegt ein gewisser Herr Gechter. Gechter? Ist das dieser Mann, der vermisst wird? Genau. Und erzählen Sie mir jetzt nur nicht, dass er am Südpol gesichtet wurde. Würden Sie mit Ihrer Freundin an den Südpol reisen? Gechter hat eine Freundin? Allerdings. Hübsche Frau war seine Angestellte. Sie ist ebenfalls seit einer Woche verschwunden. Aha, und wie heißt die junge Dame? Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie das sauer ersparte Geld von Frau Gechter verjubeln, Maloney? Berufsgeheimnis. Na gut. Die Frau heißt Lydia König. Ich bedankte mich und ging. Unterwegs schaute ich bei der Post vorbei. 10 Anrufe später landete ich bei Herrn Fritz König, dem Vater der verschwundenen Dame. Ich besuchte ihn in seiner geräumigen Wohnung. Gerade eben wollte ich die Polizei anrufen. Wieso? Ist Ihre Tochter wieder aufgetaucht? Ja. Interessant. Kann ich mal mit ihr sprechen? Das geht nicht. Wieso? Hat sie ihr Gehör und den Verstand verloren? Nein, das heißt vielleicht doch. Meine Tochter ist auf Hawaii. Hawaii? Ja, Hawaii. Ein Bundesstaat der USA. Was Sie nicht sagen. Und was macht sie auf Hawaii? Sie sucht sich selber. Aha. Das dürfte kein Problem sein. Auf Hawaii gibt es sicherlich auch ein paar Spiegel. Aber woher wissen Sie das? Hat sie angerufen? Nein, geschrieben hat sie. Hier sehen Sie. Eine Ansichtskarte. Schön, nicht? Mhm. Und was steht drauf? Das ist ja eine saumäßige Schrift. Ja, meine Tochter. Eindeutig. Lieber Vater, damit meint sie mich. Wie haben Sie denn das so schnell herausgefunden? Naja, lieber Vater, mir geht es gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich brauche etwas Distanz. Es ist Zeit, dass ich zu mir selber finde. Was sage ich? Ich werde mich wieder bei dir melden. Hawaii ist eine sehr schöne Insel. Gruß, Lydia. Ist das alles? Ja, ich bin beruhigt. Meiner Lydia geht es gut. Kennen Sie einen Herrn Gechter? Ihr Chef? Ja, sie hat mir von ihm erzählt. Wussten Sie, dass Ihre Tochter ein Verhältnis mit ihm hatte? Nein. Und wenn, dann ist das Ihre Sache. Sie ist alt genug. Mehr wollte Herr König nicht mehr sagen. Der Fall war für ihn erledigt. Für mich begann er jetzt erst richtig. Ich atmete tief durch und fügte mich meinem Schicksal, und dieses Schicksal trug einen Namen: Hawaii. Ich kaufte mir ein paar Strandsandalen und eine Sonnencreme und besuchte dann meine Klientin. Sie wunderte sich ein wenig, als sie mich sah. Ist das in Ihrem Beruf üblich, dass man bei diesem Wetter eine Sonnenbrille trägt? Die trage ich nur, um nicht aufzufallen. Mir ist seit Wochen niemand mit einer Sonnenbrille begegnet. Hier schon, aber auf Hawaii sieht das ganz anders aus. Hawaii? Fahren Sie in die Ferien? Und mein Mann? Genau darum geht es. Ich habe Anhaltspunkte, dass sich Ihr Mann auf Hawaii aufhält. Hawaii? Das geht leider nicht. Wieso? Sie müssen ja nicht mitkommen. Ich sagte Ihnen doch schon, dass mein Mann hoch verschuldet ist. Und ich lebe von der Hand in den Mund. Ich kann einen Flug nach Hawaii nicht bezahlen. Kann ich wenigstens die Sonnenbrille auf die Spesenrechnung nehmen? Na, meinetwegen. Ihr normales Honorar kann ich selbstverständlich bezahlen. So schnell geht das. Hawaii war wieder in weite Ferne gerückt. Und es war auch nicht gerade ermutigend zu hören, dass selbst eine Frau, die eigentlich pleite war, mein Honorar problemlos bezahlen konnte. Vielleicht sollte ich mal wieder an eine Erhöhung denken. Während ich mir so meine Gedanken machte, verließ ich Frau Gechters Wohnung. Ich versuchte, so gut es ging, den letzten Arbeitstag von Herrn Gechter zu rekonstruieren. Nach unzähligen Gesprächen landete ich schließlich in jener Kneipe, vor der Gechter zum letzten Mal gesehen wurde. Möchten Sie was essen? Ja, gerne. Ich nehme ein paar Erdnüsse und einen Whisky. Sonst noch etwas? Ja. Können Sie mir sagen, was ein Mann, der verschuldet ist, hier verloren hat? Sie haben Schulden? Naja, wie man es nennt. Erdnüsse und Whisky. Bin gleich wieder da. Die Frau verschwand hinter einer Tür. Kurz darauf erschien sie wieder und mit ihr ein Mann, der nach Ärger aussah. Als er an meinem Tisch stand, war mir eines klar: Der Mann sah nicht nur nach Ärger aus, er roch auch danach. Der Whisky geht in Ordnung, aber danach hauen Sie ab. Moment mal, ich möchte nur eine Auskunft. Die Polizei würde sich damit nicht zufrieden geben. Wer sind Sie? Maloney, Privatdetektiv. Ich suche diesen Mann hier. Okay. Aber wenn die Polizei in den nächsten Tagen bei mir auftaucht, sind Sie dran, verstanden? Allerdings. Nun aber zum freundlichen Teil Ihrer Auskunft. Der Mann war vor einer Woche hier und hat gespielt. Gespielt? Hinten. Damit wir uns recht verstehen, ich weiß nichts davon, dass in meinem Lokal gespielt wird. Alles klar. Hatte der Mann überhaupt Geld? Ein paar Tausend. Ein Bekannter von ihm hat ihn vermittelt. Er hat volles Risiko gespielt. Und gewonnen. Wie viel? 200.000. Allerhand. Und wer war der Bekannte, der ihn hier eingeführt hat? Ihr Whisky ist alle, Maloney. Ich stand auf und ging. Der Mann begleitete mich mit einem unfreundlichen Blick. Ich schaute noch einmal bei Frau Gechter vorbei. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Allerdings. Wie viel Schulden hatte Ihr Mann? Um die 100.000. Interessant. Ihr Mann hat kurz bevor er verschwand 200.000 gewonnen. In einer illegalen Spielhölle. Aber dann wäre er ja saniert gewesen. Genau. Die Frage ist jetzt, was hat er mit dem Geld gemacht? Wissen Sie, bei welchen Banken Ihr Mann Schulden hatte? Ja. Soll ich mich bei denen erkundigen? Ich nickte und sie erkundigte sich. Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie sich zu den jeweiligen Sachbearbeitern durchgeredet hatte. Schließlich hatte sie alles beisammen. Nichts. Die Banken haben kein Geld von meinem Mann erhalten. Bleibt also die Frage, wo ist das Geld geblieben? Vielleicht sollte ich doch noch nach Hawaii, jetzt, wo zumindest theoretisch wieder genug Geld da ist, um mich zu bezahlen. Das stimmt doch etwas nicht. Ich habe langsam das ungute Gefühl, dass meinem Mann etwas zugestoßen ist. Ich ließ Frau Gechter mit ihren unguten Gefühlen in ihrer Wohnung zurück und ging in mein Büro. Ungute Gefühle werden einem meist von unguten Personen bestätigt. Und genau dies geschah auch. Üble Sache, Maloney. Wir haben soeben die Leiche von Herrn Gechter gefunden. Wo? In einem Waldstück. Meine Kollegen gaben über Funk durch, dass sie einen Toten gefunden haben. Ausweise inbegriffen. Also geht es jetzt um Mord. Irrtum, Maloney. Die Waffe liegt neben der Leiche. Sieht nach einem Selbstmord aus. Ich machte mich auf zum Leichenfundort. denn das Wort Selbstmord klang in diesem Fall etwas seltsam. Und schließlich hatte ich sonst nichts Besseres vor. Grauenhaft, Maloney. Nanu, seit wann sind Sie denn so gefühlvoll im Umgang mit Leichen? Das Wetter, Maloney. Es ist doch nicht zum Aushalten. Das ist wohl kaum der Grund, weshalb dieser Gächter hier tot im Wald liegt, oder? Hier, Maloney. Ein Abschiedsbrief. Haben wir in der Brieftasche des Toten gefunden. Zeigen Sie mal her. Glück im Spiel ist nur die eine Seite der Medaille. Alles hat noch eine schmutzige Seite. Ich habe alles versucht und alles ist schief gelaufen. Ein wenig wirr. Aber das kommt öfters vor. Das passt zu Ihnen. Das verstehe ich nicht. Weshalb sollte sich Gächter umbringen? Das haben Sie doch gerade vorgelesen, Maloney. Alles ist schief gelaufen. Der Mann hatte schließlich Schulden. Der Mann hatte vor einer Woche 200.000 gewonnen. Was Sie nicht sagen. Etwa bei diesem Kleberspiel? Nein, in einem illegalen Spielclub. Gächter war saniert. Weshalb hat er sich dann umgebracht? Sie können ihn ja selber fragen. Bei Ihren Ermittlungsmethoden wäre es nicht das erste Mal, dass sich eine Leiche im Grabe umdreht. Es deutet alles auf Selbstmord hin. Schmauchspuren, die Lage der Waffe, der Einschusskanal. Alles eindeutige Anzeichen von Selbstmord. Ich prägte mir den Abschiedsbrief genau ein und machte mich dann auf die Socken. Frau Gächter war nicht ansprechbar und so ging ich zu Herrn König. Er hatte wieder eine Ansichtskarte aus Hawaii erhalten. Das verstehe ich nicht. Was? Dass der Chef Ihrer Tochter Selbstmord begangen hat? Nein. Hier, die Karte meiner Tochter. Sie schreibt, dass sie auf Hawaii bleiben möchte, für immer. Das scheint ja ein langer Weg zu sein, der Ihre Tochter zu sich selber führt. Und dabei hat sie mir immer von diesem Haus in der Toskana vorgeschwärmt. Aber das ist jetzt ja auch weg. Was denn für ein Haus? Sie wollte ein altes Haus in der Toskana kaufen und renovieren. Ich habe mich gestern erkundigt, das Haus ist schon verkauft. Ich wollte ihr das Haus kaufen in der Hoffnung, dass sie dann zurückkäme. Die Toskana ist ja nicht so weit weg wie dieses Hawaii. Da haben Sie allerdings recht. Ich dachte immer, ich kenne meine Tochter. Aber offensichtlich habe ich mich getäuscht. Das war für mich nicht so sicher. Ich überredete Frau Gächter, mir die Spesen für eine Bahnfahrt in die Toskana zu übernehmen. Von Herrn König bekam ich die Adresse des Hauses. Am nächsten Tag stand ich vor dem Haus. Eine junge Frau stand mir gegenüber. Ansonsten war der Süden auch nicht mehr das, was er mal war. Komm ist da. Klingt nicht übel, aber mir können Sie nichts vormachen. Frau König. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Und ob Sie das wissen. Gestern wurde Herr Gächter tot aufgefunden. Wer zum Teufel sind Sie? Maloney ist mein Name. Und Leute wie mich lässt man nicht ungestraft im Regen stehen. Also gut. Kommen Sie herein. Die Innenausstattung des Hauses bestand aus einer Matratze und ein paar Pfannen und eine Menge Gerümpel. In einer Ecke standen zwei Kisten. Wir setzten uns darauf. Wie haben Sie mich gefunden? Das war gar nicht so schwer. Zuerst bin ich aber mit Fragen dran. Sie hatten ein Verhältnis mit Ihrem Chef. Ja. Aber das war nichts Ernstes. Ich nehme an, dass er anders darüber dachte. Er war in mich verliebt. Aber ich habe ihm immer klargemacht, dass es für mich keine Liebe war. Stimmt es wirklich, dass er tot ist? Daran gibt es nichts zu rütteln. Und Sie sind schuld an seinem Tod. Das stimmt nicht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Das behauptet nicht mal die Polizei. Aber wegen Ihnen hat er sich umgebracht. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, was ein Abschiedsbrief bedeutete. Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen? Ja. Glück im Spiel ist nur die eine Seite der Medaille. Alles hat noch eine schmutzige Seite. Ich habe alles versucht und alles ist schiefgelaufen. Sie sind die schmutzige Seite der Medaille, Frau König. Das verstehe ich nicht. Gächter war verschuldet. Sein Spielglück hätte ihn seiner Schulden entledigt. Doch dann hauten sie mit dem Geld ab. Und zurück blieb ein gebrochener Mann ohne Geld und ohne jene Frau, die er liebte. Er hätte es vermutlich nicht mal fertiggebracht, sie anzuzeigen. Ich wusste nicht, dass er Schulden hatte. Er sagte mir nie etwas davon. Im Gegenteil. Ich dachte, er sei steinreich. Er zeigte mir die 200.000 und er sagte, wer hat, dem wird gegeben. Und da sagten Sie sich, wem gegeben wird, dem kann man ruhig etwas wegnehmen. Ich habe jahrelang von diesem Haus geträumt. Und wie kamen die Ansichtskarten von Hawaii in den Briefkasten Ihres Vaters? Eine Freundin von mir war letztes Jahr in Hawaii. Ich sagte ihr, dass ich eine Zeit lang meine Ruhe haben möchte. Ich gab ihr etwas Geld und sie flog nach Hawaii in die Ferien. Die Karten, die waren noch von ihrer letzten Reise. Ich schrieb sie zu Hause und gab sie ihr dann mit. Lydia König sah nicht so aus, als ob sie schon begriffen hatte, dass sie mit ihrem Diebstahl den Tod ihres Geliebten verursacht hatte. Sie zündete sich eine Zigarette an und schaute mir in die Augen. Es war nicht unangenehm. Wie viele Jahre kriege ich? So wie es aussieht, interessiert sich die Polizei nicht für das Geld. Schließlich war es illegal gewonnen und der Gewinner ist tot. Sie haben also zumindest das kleine Los gezogen. Und Sie? Ich würde sagen, Sie übernehmen das Honorar, das Frau Gechter mir bezahlen müsste, und legen noch was drauf. Der Rest interessiert mich nicht. Vielleicht werden Sie hier unten glücklich, vielleicht auch nicht. Sie verachten mich, nicht wahr? Ich sagte nichts und schaute aus dem Fenster dem Regen zu. Lydia König gab mir ein Bündel Banknoten und dann verzog ich mich. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört.